Zeit, die für uns schwierig ist, haben wir uns aufgerafft, damit unser Volk niemals vergisst, was Liebe für sein Vaterland schafft. Versucht es nur, uns unterzukriegen oder Jahre einzusperren. Wir werden niemals unseren Rücken biegen oder das Gesicht verzerren. Der Spaß am Leben ist noch lange nicht vorbei, solange es uns wir noch gibt. Weil jeder von uns zu seinen Freunden steht und sein Vaterland liebt. Wenn einer von uns mal in der Klemme ist, sind die anderen für ihn da. Wir gehen gemeinsam durch jeden Mist, für uns ist das völlig klar. Kreuzfeuer ist und bleibt unser Leben, dagegen kann keiner was tun. Für uns wird es nie etwas anderes geben, unsere Stimmen werden niemals ruhen. Der Spaß am Leben ist noch lange nicht vorbei, solange es uns vier noch gibt. Weil jeder von uns zu seinen Freunden steht und sein Vaterland liebt. Leben ist noch lange nicht vorbei, solange es uns vier noch gibt. Weil jeder von uns zu seinen Freunden steht und sein Vaterland liebt.